بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zur zweiten Bedingung der Shahada oder Shahadatain ist al-Yaqin, die Gewissheit. Der Muslim muss völlige Gewissheit darüber haben, dass die Shahada einschließlich alles, was auf ihr folgt, die Wahrheit ist. Sheikh al-Hakami rahimullah sagt in seinem Buch Ma'arij al-Qabul, Seite 519 bis 520. Eine weitere Bedingung ist die mit dem Zweifel unvereinbare Gewissheit. Damit ist gemeint, dass sich derjenige, der die Shahada, der die Shahada ausspricht, der Bedeutung dieser Worte in entschiedener Gewissheit sicher sein muss, denn wahrlich für den Iman ist ausschließlich Ilmul Yaqin, das heißt Wissen, das auf Gewissheit aufgebaut ist, und nicht Ilmul Dhann, Wissen, das auf Vermutung aufgebaut ist, von Nutzen. Wie ist es dann wohl, wenn sogar Zweifel in den Iman tritt? Die Mu'minun, also Allah sagt in Surah 49, Vers 15, sinngemäß, die Mu'minun sind nur jene, die an Allah und seinen Gesandten Iman haben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen, das sind die Wahrhaftigen. Er, yani Allah subhanahu wa ta'ala, hat für die Wahrhaftigkeit ihres Imans an Allah und seinen Gesandten zur Bedingung gesetzt, dass sie keine Ungewissheit darüber haben. Also nicht zweifeln. Also sie zweifeln nicht, dass Allah ihr Rabb ist, dass er der einzige anbetungswürdig ist und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist und so weiter. Man zweifelt nicht, denn der Zweifel ist, a'udhu billah, von den Heuchlern, über die Allah sagt, Surah 9, Vers 45, um Erlaubnis bitten dich nur jene, die an Allah und den jüngsten Tag keinen Iman haben und deren Herzen zweifeln. So zaudern sie in ihrem Zweifel. Abu Hurairah radiallahu anhu sagt in Sahih Muslim, beziehungsweise überliefert in Sahih Muslim, über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ich bezeuge, dass es keinen zu Recht Angebeteten gibt außer Allah und dass ich der Gesandte Allahs bin. Niemals wird ein an diesen beiden nicht zweifelnder Diener mit eben jenen beiden Dingen Allah treffen, ohne das Paradies zu betreten. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert bei Sahih Muslim, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagte, in einem langen Hadith: Verkünde jedem, dem du hinter dieser Mauer La ilaha illallah bezeugend begegnest und dessen Herz darüber volle Gewissheit besitzt, die frohe Botschaft vom Paradies. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.